Ich bin hier mit meinem Mitstreiter, mit meinem Freund, mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Assistenten, mit meinem Angestellten und lieben Bruder Peter. Das alles bist du für mich. So viel. Ja. Danke. Fühlst du dich geliebt? Es ist schwer, Nein zu sagen. Danke dir. Weißt du was, Peter? Eine der besten Entscheidungen, die ich im Jahr 2024 getätigt habe, dich anzustellen. Das hast du mir schon mal gesagt. Naja, was soll ich noch sagen? Naja. Ich glaube, die zwei besten Entscheidungen, ich habe sehr viele gute Entscheidungen getroffen im Jahr 2024, auch mit Positive Kids, aber die zwei wirklich guten und wichtigen Entscheidungen war IPS Tschechien und dich anzustellen. Gut zu wissen. Ja. Ich meine, es ist gut, gute Entscheidungen zu treffen, aber ein Teil davon zu sein, Ja, bin ich sehr dankbar für. du bist Teil davon. Bin wirklich sehr dankbar. Du hast mir gefehlt, ohne dass ich gemerkt habe, dass du mir gefehlt hast. Echt? Da müssen wir noch mal tiefer reingehen. Okay. Was das bedeutet. Wir führen hier selbst Gespräche und die Leute sehen uns dazu. Aber wir werden euch auch weiterhelfen. Aber er hat auch gesagt, dass er aufnimmt, ne? Er nimmt schon auf, ja. Ja, das steht, das ist alles schon aufgenommen jetzt, Peter. Und du hast das gleiche Tisch dann wie ich, Portugiesisch. IPS, Escola do Profético Sobrenatural. Okay, legen wir los. Was meinst du? Unbedingt, wir müssen Legen ja wir los. weitermachen. Das Alles ist klar. das Thema brennt. Leistungsdenken. Weitermachen. Druck. Okay. Okay, gut. Machen wir weiter. Wir haben letztes Mal davon geredet, dass wir das Evangelium kraftlos machen können. Und denken mal einmal darüber nach. Und das ist etwas, was mir wirklich am Herzen brennt. Warum? Ich habe in vielen Ländern dieser Welt habe ich gesehen, wie Menschen sich bekehrt haben. Immer wieder. Ich habe erlebt, wie, du warst ja selbst dabei in der Schweiz im Nein. August, einfaches predigtes Evangelium. Und ich weiß nicht, 30 Leute oder so haben ihr Leben Jesus gegeben. Wir durften eine gute Anzahl dann taufen, gleich am nächsten Tag. Und ich habe immer wieder erlebt, dass das Evangelium ist so kraftvoll, wie der, der es predigt, es für kraftvoll hält. Das heißt, das Evangelium an sich ist die Kraft. Aber wenn ich nicht glaube, wenn ich es weitergebe, dass es Kraft hat, erlebe ich das, was ich glaube. Denn in meinem Herzen hat ja das Wort Gottes nur so viel Kraft, wie ich im Glauben zuspreche. Das heißt, das Evangelium ist die eine Komponente und ich bin die andere Komponente, die es, ich sag mal, zur Reaktion bringen kann, dass es wirkt oder halt nicht. Da habe ich eine Riesenverantwortung. Wenn ich die gute Nachricht, etwas so Geniales, ich weiß nicht, ob es was Schöneres und Besseres gibt, da kommen wir noch tiefer später rein, dass man mir das in die Hand legt, es zu entkräften oder es freizusetzen. Du hast eine Riesenverantwortung, du hast aber auch ein Riesenvorrecht. Nämlich, ich nenne das so, die perfekte Ehe zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit. Stell dir vor, Gott lädt dich ein, Teil des kraftvollen Evangeliums zu werden, um andere Menschen im Himmel zu haben. Das ist doch die schönste Einladung, die du bekommen kannst. Annehmen, sofort annehmen. Sage ich auch. Sofort annehmen. Sage ich auch. Und das ist etwas, was mir schon seit vielen Jahren am Herzen brennt. Wie oft habe ich erlebt, meine lieben Freunde, dass Menschen das Evangelium aus Pflichtbewusstsein heraus gepredigt haben, mit der Herzenshaltung, naja, ich muss es tun, aber gleichzeitig auch diese Herzenshaltung gehabt haben, ja, die sind ja verschlossen fürs Evangelium. Wisst ihr, ich erzähle euch ein Beispiel jetzt, das hat jetzt nichts zu tun mit dem Evangelium predigen. Aber es hat zu tun mit, wie kraftvoll meine Herzenshaltung ist auf den anderen. Wir hatten eine ganz eine liebe Schülerin bei der IPS hier in Brasilien. Eine liebe, liebe Schülerin. Die ist verheiratet und ihre Ehe kam in die echte Krise. Also wirklich in die Krise. Sie haben zwei Kinder. Und die hat mich immer wieder angeschrieben und um Hilfe auch gebeten. Aber ihr Mann wollte nicht Hilfe annehmen. Beide haben die Schule abgeschlossen. Einer das eine Jahr, der andere 2 Jahre später. Und der Mann wollte eigentlich, er hat gesagt, nein, ist alles okay. Aber sie kam zu einem Punkt in ihrem Leben, wo einfach alles nur mehr negativ war. Der Mann war schlecht, der Mann war negativ, der Mann war nicht brennend für Jesus, der Mann war kein guter Vater, der Mann war. Weißt du, ihre Herzenshaltung war einfach nur mehr so. Und sie wollte von mir Hilfe. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, willst du wirklich Hilfe? Ich gebe dir meinen Rat, aber dann musst du auch den Rat annehmen, denn sonst hat es wenig Sinn, wenn ich einen Rat gebe. Und sie ist eine wirklich eine liebe Person, sie hat gesagt, das will ich. Ich will wirklich von dir ehrliche Hilfe. Und ich habe sie gesagt, dein Mann ist dir gar nicht das Problem, deine Herzenshaltung ist dein Problem. Das hast du ihr dann direkt gesagt. Natürlich, ich liebe sie ja. Ja. Was soll ich ihr was Nettes sagen, was keinem Menschen hilft? Ich liebe sie wirklich sehr aufrichtig. Und dann habe ich zu ihr Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, die letzten Wochen höre ich von dir nichts, außer wie negativ und wie schlecht dein Mann ist. Dein Herz ist so ein Filter geworden, egal was du tust, es wird immer schlecht sein. Du nimmst Verantwortung über dein Herz, du änderst deinen Herzenszustand, du sprichst das über ihn aus, was Gott über ihn ausspricht, du denkst so, wie Gott über ihn denkt. Weißt du, was mach? Es war funktioniert, es kam nichts mehr zurück von ihr. Ich glaube, es war 3 Monate später, kam eine Nachricht, sagte sie, nachdem ich mein Herz verändert habe, wurde mein Mann der liebste Mann, den man sich vorstellen kann. Mein Mann liebt die Bibel wieder. Mein Mann beschäftigt sich ständig mit dem Wort Gottes. Mein Mann ist ein unwahrscheinlich einfühlsamer Ehemann und ein ganz lieber Vater. Ich und mein Herz war das Problem. Das hast du einigen empfohlen, oder? Ich stelle dir vor, wenn wir mit der Herzenshaltung des Evangeliums mitteilen, das, was aus dem Mund herauskommt, ist die Kraft Gottes. Egal, ob es in Deutschland ist, Österreich ist, Schweiz ist, ob es in Brasilien ist. Paulus hat nicht gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes im Land der Erweckung. Er hat nicht gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist die Kraft Gottes in Brasilien. Er hat gesagt, es ist die Kraft Gottes für alle, die glauben. Egal in welchem Land der Welt du lebst. Meine lieben Freunde, ich sage euch, mir brennt es am Herzen, dass wir Österreicher, Deutsche, Schweizer, Liechtensteiner, wo immer wir Deutsch reden, dass wir uns entscheiden, vom ganzen Herzen an die Kraft des Evangeliums zu glauben. Wenn wir an die Kraft des Evangeliums zu glauben, wenn wir wirklich an diese Kraft glauben, dann brauchst du nicht mehr glauben an deine Methode, du brauchst nicht mehr glauben an deine Eloquenz, du brauchst nicht mehr glauben, es hängt davon ab, wie gut du gebildet bist, denn dein Glaube ist jetzt in der Kraft des Evangeliums und nicht in demjenigen, der es weitergibt. Ist das nicht befreiend? Total befreiend. Als du gerade geredet hast, dachte ich, das ist in dem Sinne befreiend, dass du keine emotionale Energie mehr mit offenen Fragen hast. Wie mache ich, was mache ich, wann rede ich, wann liebe ich? Das spielt keine Rolle mehr. Du entscheidest es aus deinem Herzen einfach zu tun, wonach dein Herz gerade denkt zu tun. Weil dann geht der Himmel mit der Erde zusammen. Absolut. Absolut. Christus in uns, wir in ihm, das wird dann die Kraft des Evangeliums. Er und ich als Einheit. Könnte man jetzt einfach sitzen und meditieren, finde ich. Findest du nicht? Da können wir Leute einladen zu der nächsten halben Stunde, aber wir müssen ja essen auch gehen. Es ist ja schon Zeit, damit ihr das dann auch noch essen nicht jetzt, aber haben. Man könnte da den Tipp so unten einblenden. Tipp nur mal sowieso. Tipp, meditiert mal über diese Wahrheit. Ja. Aber weißt du, was ich auch, ich sage jetzt meine Wahrnehmung, das sage ich euch als meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist auch, dass da viel menschliches Charisma hineingegangen ist ins Predigen des Evangeliums und viele Leute dann emotional ein Lebensübergabegebet nachbeten, aber das siehst du dann nicht mehr. Die leben nicht ein wahres Leben in Christus. Weißt du, die leben, die haben halt dann irgendwo was nachgebetet, weil der andere sie überzeugt hat davon. Und ich sehe da eine große Gefahr drin und ich werde sagen, warum. Weil das sind dann Leute, die sitzen in den Gemeinden, die glauben im Himmel, dass sie in den Himmel kommen, aber dann ist es doch nicht so. Ja. Und ich sehe schon eine Gefahr in dieser Sache. Ja, steckte ich mittendrin, kenne ich auch. Ich war sehr glücklich, wenn Menschen das Gebet gesprochen haben. Aber dass Jesus selbst das Leben ist und dass er es mit meinem kompletten Leben, mit allem, was ich bin und habe und was mein Sein ausmacht, dass die den Einfluss auf alles hat, das ist der Unterschied. Das ist der tiefe Unterschied. Der Daniel hat etwas gesagt, als wir vor 2 Wochen hier saßen auf diesen beiden Stühlen, und wir redeten auch über dieses Thema auf Portugiesisch, da hatte der Daniel etwas gesagt, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, also sehr. Und ich möchte gerne deine Perspektive sehen, weil ich lebe in Brasilien, du lebst in Deutschland. Mhm. Und ich möchte gerne von dir hören, wie du das empfindest. Und ganz frei, das geht jetzt nur um dein Empfinden. Daniel hat gesagt, dass hier bei uns in Brasilien, da ist das Predigen des Evangeliums, im Grunde genommen ist es immer im Zusammenhang gebracht mit einem Event der Gemeinde. Das heißt, irgendein Gemeinde-Event, um die Leute zur Gemeinde zu bringen. Also hier in Brasilien ist es so, wir predigen das Evangelium, wir laden sie in den Gottesdienst ein, sie kommen zu irgendeinem Gemeinde-Event oder sie müssen, wenn sie sich bekehrt haben, zur Gemeinde gehen. Und er hat folgendes gesagt, dass viele Christen sich insofern schwer tun mit dem Predigen des Evangelium, weil sie die Gemeinde im Zustand, wie sie ist, nicht wirklich ihren Freunden empfehlen möchten. Wie siehst du das im deutschsprachigen Raum? Ohne Kritik oder Urteil, einfach ganz nüchtern und ehrlich. Ist das ähnlich oder ist das nicht so schlimm oder wie siehst du das? Wenn ich früher selbst dabei beteiligt war, Menschen von Jesus zu erzählen, war es kein Erfolg, wenn die Menschen nicht bei der Familie waren, wo ich war. Familie heißt Gemeinde. Gemeinde, genau. Ein Gebäude, wo Menschen sich halt treffen und so. Ähnlich. Sehr ähnlich, würde ich sagen. Sehr ähnlich. Ich glaube, es gibt einzelne Menschen, denen das auch, oder vielleicht sind es auch viele, ich habe den Überblick nicht, aber mein Empfinden ist, dass Menschen durchaus das Interesse daran haben, dass Menschen frei werden von dem, was sie halt, wo sie Probleme haben, dass Jesus wirklich die Lösung ist, aber dass die Lösung noch nicht komplett ist, wenn die Menschen nicht zu einer Gruppe dazustoßen, zu einer organisierten Gruppe. Also, ja, doch, ich würde sagen, es ist ähnlich. Ich denke ja, es ist wichtig, dass wir Menschen mit Beziehungen mit anderen Menschen leben. Und wir sollen ja auch die zu Jünger machen, die sich bekehren. Ist ja ganz klar. Das völlig klar. Aber weißt du, ich habe sehr viel nachgedacht, nachdem Daniel das gesagt hat, nämlich aus folgendem Grund. Ich frage mich, ob wir es als mehr Erfolg sehen, wenn jemand in eine Gemeinde geht, als wenn jemand wirklich sich bekehrt, wirklich ihr Leben Jesus übergeht. Ich frage mich, welches dieser zwei Dinge wir als größeren Erfolg betrachten. Und ich denke, darüber sollen wir Christen auch wirklich nachdenken. Mhm. Ist es nicht sinnvoller? Ist es, weil ich denke mir zum Beispiel, was ist, wenn Erfolgen kommt? Wenn Erfolgen kommt, wenn der sein Leben Jesus gibt, der weiß ja gar nicht mehr, ob er nächste Woche noch leben wird. Das kann ihm ja seinen Kopf kosten. Und wenn Verfolgung ist, dann kann es sein, dass die Kirche im Untergrund ist, also wirklich im Untergrund gedrückt wird, wie es ja schon war in vielen Ländern dieser Welt. Dann müssen wir uns die Frage stellen, worum geht es uns wirklich? Um das Predigen des Evangeliums, dass dieser Mensch Jesus als Erretter annimmt oder ob er Teil einer Gruppe wird? Und ich möchte wiederholen, ich bin nicht gegen Gemeinde. Ich liebe Gemeinde, ich liebe Gemeinschaft, ich liebe das Jüngermachen. Wir müssen Menschen zu Jünger machen. Wir müssen zusammen das Wort Gottes studieren, Jesus loben, das ist völlig klar. Aber ich frage mir in der Zeit auch, in der wir leben, ob wir nicht ein bisschen den Fokus verloren haben, hin vom Menschen, der verloren ist, der Jesus braucht, ob wir nicht diesen Fokus verloren haben, zu sehr auf einfach, der braucht eine Institution. Ich finde, die Frage, die wird uns in den nächsten Episoden weiter beschäftigen, weil die geht tiefer, als wir es vermuten. Ich spüre gerade einen leichten Schmerz im Herzen und muss meine Emotionen gerade ein bisschen kontrollieren, weil ich den Switch erlebt habe. Mhm. Das Gefühl zu haben, dass jemand zu einer Gruppe dazukommt und was mit den Personen Jahre später passiert. Und das Gefühl, wenn man dieses bedingungslose Menschen lieben und ihnen die beste Nachricht weitergibt, ohne ein Erfolgserlebnis zu haben, egal wie es aussieht. Der Unterschied ist echt krass. Es ist interessant, was du sagst, ohne ein Erfolgserlebnis zu haben. Als ich in Tschechien war, ich stieg dort auf die Bühne zur Konferenz und der Herr sagte zu mir, ich brauche Samen, ich brauche Samen, ich brauche Samen, meine Kinder müssen Samen sehen. Wir haben uns so verbissen auf das Ernten, dass wir gar nicht genügend aufmerksam gelebt haben auf das Sehen des Samens. Wenn wir das Evangelium predigen, säen wir den Samen und vielleicht siehst du die Ernte auch gar nicht, vielleicht sieht sie ein anderer. Sagt uns die Jesus nicht selbst, die Zeit wird kommen, wo der, der sät und der, der erntet, sich gemeinsam freuen werden? Jesus sagt das. Das Sehen des Samens ist wichtig. Meine lieben Freunde, wir machen hier mal Schluss. Wir reden bei der nächsten Episode noch weiter. Und ich möchte auch, erinnere mich daran, dass ich nicht vergesse, ich möchte den Leuten praktisch zeigen, wie einfach man das Evangelium predigt, bevor wir diese Serie beenden, okay? Machen wir 100%. 100%, das ist wichtig, ja. Ciao, ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.